leichte Weiber, keine Liebe, alles fake, nur noch Klick. Geld im Netz, jede Nacht, neuer Trick, neuer Kick. Deutschland brennt, jeder weiß, wie man schmiert und wie man lügt. Dreckig, Business, Gold glänzt, das Land erstickt. Influencer schreien laut, verkaufen ihre Sucht. Koks am Tisch, Gucci-Maske, weit hat keine Flucht. Like ich's in Währung, Herz wird verpfändet. Der Staat zählt mit, bis du brennst und endest. Schnelles Geld, schneller Tod. Niemand fragt, ob sich's lohnt. Deutschland weint unter Gold. Bildschirm leuchtet, alles hohl. Leichte Weiber, keine Liebe, alles fake. Nur noch Klick, Geld im Netz. Jede Nacht, neuer Trick, neuer Kick. Deutschland brennt, jeder weiß, wie man spielt und wie man lügt. Dreck ist Business, Gold glänzt. Das Land erstickt. Abgeordneter im Anzug riecht nach Blut, nicht nach Stil. Neue Straße, alte Hände, wieder einer spielt sein Spiel. TikTok-Queen mit Zunge aus Stahl sagt, ich lebe mein Traum. Doch sie tauscht Leid gegen Liebe, keiner glaubt dir, kaum. Rauch im Zimmer, Neonlicht. Keiner sieht das wahre Gesicht. Du willst hoch, doch sie ziehen dich rum. Deutschland, ich lieb dich, doch du bist wund. Dreckig, dreckig, Business pur. Alle jagen nach der Spur.